mein Vater wieder anzusehen. Soll es mir etwa wie letzten Donuts entgehen? Stopp mal, weiter. Die Luft geht aus. Nicht die Männer ein, nicht die Männer aus. Und sie sehen zu meinem Hinterland blüht. Scherben, Blut, Luft, Wind.